dem Vorraum der Freiheit plötzlich Rufe. Zu den Waffen. Eine Abteilung Bewaffneter eilt durch den Saal zum Ort des Aufruhrs. Es lebe die Republik. Weitere Abteilungen Bewaffneter marschieren durch den Saal. Unter ihnen einer, auf dessen Hut mit Kreide geschrieben steht, Brot und die Verfassung von 93. Er wird überwältigt und abgeführt. Schüsse in den Vorräumen. Nach kurzem Kampf die Wache überwältigt. Ferro, nahe der Tür, macht noch den Versuch, die erfolgreich Eingedrungenen zu beschwören, der Volksvertretung keine Gewalt anzutun. Tötet mich. Er entblößt die Brust. Tötet mich doch, wenn ihr Blut sehen wollt. Er wirft sich vor die Eindringenden zu Boden. Nur über meine Leiche kommt ihr in diesen Raum. Sie marschieren über seinen Körper hinweg. Es ist genau 3.33 Uhr am Nachmittag. Da zieht ein zahlreicher Haufe von Männern und Frauen, bewaffnet mit Piken, Gewehren und Säbeln, ein in den Konvent. Auf ihren Hüten die Devise Brot und die Verfassung von 93. Ferro? Am Fuß der Präsidententribüne. Schlägt sich mit der Faust gegen die Stirn und rauft sich die Haare. 20 Gewehre auf den Präsidenten angelegt. Ferro erklimmt die Tribüne, den Präsidenten mit seinem Körper zu schützen. Ein Wachbeamter hilft ihm hinauf. Ein Aufrührer packt Ferro an der Kleidung. Der Wachbeamte stößt ihn mit einem schweren Faustschlag zurück. Der Mann zur Revanche zieht eine Pistole, schießt auf den Wachbeamten. Und trifft Ferro. Ferro stürzt. Man fällt über ihn her, schlägt auf ihn ein, zerrt ihn an seinem Haar zu einem Gang hinaus. Noch mehr Haufen Bewaffneter stürmen herein. Einige legen auf den Präsidenten an, überhäufen ihn mit Beschimpfungen. Die Haltung des Präsidenten zeigt Ruhe und Kühnheit. Die Beleidigungen lassen ihn kalt. Er scheint die Gefahr nicht zu spüren. Er fordert den Konvent auf, das tiefste Schweigen zu wahren. Währenddessen läutet draußen am Vorbau die Glocke Sturm. Im Hof und im Garten des Nationalpalastes werden Nationalgarden mit Artillerie in Stellung gebracht. Gegen 4 Uhr im Konvent wird etwas Ruhe hergestellt. Einer ganz laut. Wir fordern von euch, sagt er, die Verfassung von 93 und Brot. Wir fordern von euch zurück, was ihr mit den Früchten unserer Arbeit und mit unserer Freiheit getan habt. Die Menge spendet lebhaften Beifall. Zum Zeichen freudiger Zustimmung werden die Trommeln geschlagen. Herr Präsident, ihr befindet euch hier im Schoß der Nationalvertretung. Brot her, unterbricht ihn die Menge. Was hast du mit unserem Geld gemacht? Es artet in Tumult aus. Von den oberen Tribünen wird? Immer wieder vom Tumult, diesmal der Abgeordneten, unterbrochen. Die Erklärung der Aufständischen vorgelesen. 6 Uhr abends. Der Abgeordnete Romm, Urheber des republikanischen Kalenders, bittet ums Wort. Die Menge verlangt Ruhe. Romm, um der Freiheit und der Gleichheit willen, bitte ich um das Wort. Die Menge zustimmend, oui, oui. Im Namen des Volkes, bitte ich um das Wort. Du hast es. Eine große Zahl guter Mitbürger. Wir sind alle gute Mitbürger. Ich erblicke in dieser Runde nur wahre Republikaner. Oui, oui. Mitbürger, euch alle drückt die schwerste Not. Ich bin mit ganzem Herzen der Sache des Volkes ergeben. Der Versorgungsausschuss hat Maßnahmen ergriffen, um Lebensmittel herbeizuschaffen. Wir wollen keine Maßnahmen, wir müssen Brot haben, auf der Stelle. Eine halbe Stunde Tumult. Nieder mit dem Präsidenten. Ein Kopf auf eine Pike gesteckt wird hereingetragen. Der Kopf des unglücklichen Ferro. Der Mann mit der Pike tritt vor den Präsidenten und hält ihm den Kopf hin. Anhaltendes Gelächter und Beifall der größten Menge. Der Präsident versucht, das Wort zu ergreifen. Ihr seid nun schon seit heute Morgen hier und habt den Konvent nur daran gehindert, sich um eure Lebensmittel zu kümmern. Brot her, verlangt die Menge auf der Stelle. Einzelne Rufe. Freiheit für die Patrioten. Es wird wild durcheinander geschrien. Freiheit für die Patrioten. Nieder mit den Schuften. Verhaftet die Abgeordneten. Alle Abgeordneten ins Gefängnis. 7:15 gelingt es, etwas Ruhe zu haben. Ein Abgeordneter besteigt die Rednertribüne. Unglücklicherweise ist es nun einmal so, dass die Mehltransporte zumeist nachts eintreffen. Setzt durch euer Stören nicht das Volk der Gefahr aus, kein Brot zu haben. Nur 2 Tage noch und man wird euch mit allem, was ihr braucht, versorgen. Dupin, Dupin. Hört mir zu. Das können wir uns immer wieder hinhalten, seit 3 Monaten schon. Einer ruft namentliche Abstimmung des Konvents über unsere Erklärung, damit wir wissen, wen wir festzunehmen haben. Eine Stimme von den Tribünen. Wir verlangen Haussuchungen nach Lebensmitteln. Ui, ui. Die Verhaftung aller Immigranten. Ui, ui. Die Freilassung aller Patrioten. Ui. Die Gültigkeit der Verfassung von 93. Ui, ui, ui.